Kiezbiografien, Ausgabe 004, heute zu Besuch bei Jakob. Hallo Jakob. Hallo. Jakob ist seines Zeichens freier Fotojournalist. Ja, kannst du so sagen. Ja, ja. Schon. Ja. Allerdings mit einem studierten Background. Also du hast Fotografie auch studiert, du bist kein Autodidakt und bist da reingerutscht, ne? Ja, also ich habe so, ich habe eigentlich im Grunde genommen Grafikdesign studiert. Aha. Aber mit so einem, also da macht man so alles Mögliche. Also ich bin Diplom-Designer, ja, so heißt es. Aber da machst du alles Mögliche mit Video und Typografie und... Du spezialisierst dich dann so. Fotos auch, ja. Natürlich, genau. Wo habe ich Jakob kennengelernt? Also wir teilen den gleichen Musikgeschmack, zumindest partiell bestimmt, und zwar instrumentalen Hip-Hop, ne? So, ja. Kann man so sehen. Und ja, dann irgendwann kam über Facebook die Einladung zu einer Galerieausstellung, zu einer Ausstellungseröffnung in Steglitz. Genau. In einer schwarzen Villa. Ja. Das war Ende 2011. Und ja, da bin ich nach der Arbeit vorbeigefahren und durfte mir halt seine Bilder im großen Format irgendwie anschauen. Und fand ich gut. Und dachte mir so, Mensch, das wäre mal was für die Kiezbiografie. So. Und deswegen bin ich jetzt hier. Die Ausstellung selbst... die läuft bis Anfang Februar 2012? 5. Februar. Ich muss das gerade nochmal nachgucken, weil ich immer 6. Ja, ist auch unwichtig. Also 5. Februar. Also wer das noch hören sollte und in Berlin ist, wohnt, der kann da in der schwarzen Villa einfach vorbei und sich die Bilder angucken. Genau. Genau. Und was mich da jetzt so interessiert hatte, war, abgesehen von einem Gespräch über die Bildästhetik, die mich doch echt so gepackt hat, auch das Biografische, weil das kommt ja nicht von ungefähr. Und du hast das Biografische heißt ja in diesem Fall auch, und da waren wir gerade stehen geblieben, dass du nicht nur versucht hast, das im Rahmen einer Ausbildung zu schärfen, wahrscheinlich, das, was du als fotografisch orientiertes Jungwesen der Menschheit mitgebracht hast, sondern du hast es auch noch versucht, dann nach diesem Studium so zu professionalisieren, dass du davon leben kannst. Ja. Die Bilder, die da in Steglitz hängen, sind Bilder, die Jakob auf einer Reise durch den Südlibanon. Ja, es sind verschiedene Bilder. Es sind also verschiedene Orte. Es sind nicht nur verschiedene Bilder, sondern verschiedene Orte. Also es geht, die eine Strecke führt in den Südlibanon, ja, also ziemlich direkt an die israelische Grenze, in so ein von der Hezbollah kontrolliertes Dorf, ja, wo ich eine Zeit lang war. Dann gibt es aber auch Bilder aus Syrien, wo ich auch eine Zeit lang war. Und dann gibt es noch eine Strecke aus dem Teil der Erde, der mal Palästina werden soll, sage ich mal so. Also ich habe 2 Monate in Ramallah gelebt. Okay. Und da ist diese Strecke entstanden. Und dann gibt es noch in dem anderen, kleineren Raum hinten sind Bilder aus Bangladesch. Also es ist so ein bisschen Nahe Osten, ja, in dem großen Raum. Ja. Ja. Und Bangladesch, was ja so von Indien umschlossen so liegt, das ist dann so in dem anderen Raum gewesen. Also du hattest mal von meinem Gespräch gesagt, dass du auch reist und dort fotografierst im Auftrage von. Aber ich kam nicht so ganz dahinter, ob du eigentlich reist aus persönlichen Gründen und dort sekundär Fotos machst. Oder ob du... auch diese Gegenden aufsuchst im Auftrag des Herrn, also im Auftrag der Kamera, um sie zu dokumentieren. Also das sind zwei Betonungen, die unterschiedlich sein könnten. Ja, also man muss dazu sagen, dass ich ja im Grunde genommen erst so seit 1,5 Jahren freischaffender oder selbstständiger Fotojournalist bin, wie du es ja genannt hast. Die Visitenkarte. Und also ein paar von den Arbeiten sind auch entstanden, zum Beispiel diese Arbeit aus dem Südlibanon, das ist meine Diplomarbeit gewesen. Okay. Also da habe ich sozusagen mein Diplom fotografiert und da war es natürlich ein Auftrag, aber halt kein Auftrag von irgendeinem Magazin oder so. Und, aber hat es sich nicht ergeben? Also das ist das ist so. Also heute, oder oft ist es so, dass du, wenn du hier in Berlin sitzt und liebend gerne irgendwo hin würdest, dann, also natürlich kann man mal Glück haben, ja, dass einen ein Magazin irgendwo hinschickt, oder aber ich, im Grunde genommen muss man sich darauf spezialisieren ja auch. Und du wirst nicht von Anfang an irgendwo hingeschickt, gut, so, nee. Weißt du? Und so war das zum Beispiel in Palästina, wo ich halt Ende letzten Jahres war, muss man ja mittlerweile sagen, also ja. Ende 2010, war ich 2 Monate in Ramallah. Ich wollte ursprünglich eigentlich nach Israel und mal die andere Seite des Zauns sehen. Ja. Aber du bist nicht reingekommen. Du kommst nach Palästina nur, oder ich weiß nicht, die korrekte Bezeichnung ist wahrscheinlich auch nicht Palästina, weil es ja noch nicht Palästina ist. Offiziell zumindest, sondern man müsste sagen jetzt Westbank oder palästinensische Gebiete oder wie auch immer. Aber du kommst ja nur über die Israelis rein. Ja, okay. Also selbst wenn du von Jordanien reinfährst, musst du durch so einen israelischen Checkpoint. Und du hast Grenzposten überall und die machen wirklich die Tür überall quasi. Ja, und halten den also du musst auf jeden Fall über die Israelis rein. Und ich wollte eigentlich da ursprünglich mir ein bisschen Israel angucken und dann war ich halt einen Tag in Ramallah, also wo ich noch keinen festen Wohnsitz hatte. Ich habe natürlich nach einer Wohnung gesucht. Ganz am Anfang war ich einen Tag in Ramallah und habe mir da eine Wohnung angeguckt. Und die war so geil, diese Wohnung, ja, oder dieses WG-Zimmer. Das war der absolute Wahnsinn, wirklich unglaublich. Direkt so eine Art Wintergarten, also ein Zimmer, was wie so eine Art Wintergarten ist. Und du guckst halt über die Altstadt von Ramallah rüber und hast da irgendwie die griechisch-orthodoxe Kirche und die Moschee nebenan und die betteln sich irgendwie, wer lauter der Muezzin mit den Glocken so, und das war einfach unglaublich. Und da jetzt, um auf deine eigentliche Frage drauf zurückzukommen, da war es so, ich war halt 2 Monate da und da hat mich dann der Spiegel halt angerufen und dann habe ich letzten Endes für die eine 4-5 Seiten Geschichte gemacht über Fußballspieler aus Palästina, die irgendwie so illegal über die Checkpoints müssen, um Fußball zu spielen und so. Und es war total spannend und vor allem war es natürlich auch dann irgendwie ein Geldsegen. Also dieser ganze Trip, ja, den ich so auf eigene Faust gemacht habe, weil ich auch noch so in diesem Schwebezustand war, ja, also okay, Studium ist jetzt abgeschlossen, was mache ich, gehe ich jetzt wieder zurück nach Berlin, weil ich komme ja ursprünglich aus Berlin, so, gehe ich wieder zurück nach Berlin, aber was mache ich dann, ja, und in dieser Zwischenzeit so, dachte ich mir, kannst jetzt nochmal, bist jetzt eigentlich frei, ja, ist jetzt nichts da, was dich irgendwie hält, und dann kannst du jetzt mal kurz irgendwo hinfahren, und mich hat das halt immer schon interessiert, so. Also immer schon, dieser Nahosten hat mich irgendwie immer schon interessiert, weil es so spannend ist. Ja? Naja, politisch natürlich und dieses Kulturelle, das ist alles ja in einem Gemisch, sage ich mal. Ich weiß nicht, machen wir jetzt einen Sprung, ich weiß es nicht, aber die Bilder, also zu der Ausstellung gibt es einen Ausstellungskatalog und da gibt es auch ein Vorwort. Und dieses Vorwort hat explizit auf die politische Situation im Libanon Stellung genommen, aber wie politisch bist du denn? Naja, also das, vielleicht um das zu erklären, ja, um das ein bisschen aufzulösen. Also, ich wollte im Grunde genommen auch ein Gegenpol, oder immer wenn ich so dokumentarisch arbeite, ja, also wie die Arbeiten sind ja rein dokumentarisch, ne? Das passiert ja auch nicht, wird nicht mit einer Digitalkamera fotografiert, sondern es wird mit einer Mittelformatkamera fotografiert, wo irgendwie 12 Aufnahmen pro Film drauf sind und das braucht alles viel Zeit, man braucht ein Belichtungsmesser und man schießt nicht. Genau, das ist ein Hasselblatt. Man knipst nicht so, ja, sondern jedes Foto ist sozusagen sorgfältig überlegt, also jetzt auch nicht so sorgfältig. Also du machst eine Komposition quasi. Naja, also es dauert, bis dieses Foto sozusagen gefunden, naja, manchmal dauert es auch natürlich nicht so lange, ja, aber es ist nicht, ich knipse nicht wild in der Gegend rum, so, ja. Und ich wollte eigentlich wenn ich so arbeite, will ich immer einen Gegenpol dazu liefern, zu dem, was ich nämlich normalerweise mache, wenn ich hier für meine Berliner Tageszeitungen arbeite, dass ich wo es halt nur so um Tagesgeschäft geht, ja, um Presse und schnell, schnell und der muss fotografiert werden und das Foto kommt da rein und am nächsten Tag wird die Zeitung weggeschmissen und niemand interessiert sich mehr dafür, so ungefähr, ja. Und so wird auch dieser politische Konflikt da unten für uns oft nur sichtbar, ja. Also wir kennen nur die Bilder aus der Tageszeitung, wir kennen nur die Bilder aus der Tagesschau und wir kennen nur die Aufnahmen von Krieg oder Steine werfenden Kids oder Maschinengewehren und dieser ganze Scheiß, ja, dieser ganze Scheiß. Es muss immer krachen, damit wir es überhaupt merken, ja. Oder irgendjemand muss verhungern, damit wir die Bilder überhaupt sehen, so, ne? Und wenn man in dieser Ausstellung geht oder wenn man sich auch sonst meine Arbeiten anguckt, also meine, vielleicht sagt man künstlerischen Arbeiten dann, ja. Okay, zum Tagesgeschäft. Genau, sozusagen das Pendant. Dann geht es halt um ganz, ganz normale Situationen, ja. Also das ist deswegen auch dokumentarisch. Es wird nur dokumentiert, was da ist und völlig frei von diesem, ich muss jetzt irgendwie die, es muss irgendwie eine MG mit drauf sein oder was weiß ich, ja, oder es muss irgendwie Drama drauf sein, ja, weil das, ich finde, das Schlimme ist immer, also ich war ja im Südlibanon, war ich 3 Jahre nach dem 33-Tage-Krieg und sozusagen als die so langsam wieder aufgeatmet haben, ja, als langsam der Strom wieder kam, so als die 3 Jahre danach, ja, als sie wieder die Häuser aufgebaut haben, als alles wieder so langsam, ja, zu Normalität. Ja, also genau, wo sie langsam wieder aufgeatmet haben, so, ne? Und genau in diesem Zeitpunkt oder genau zu diesem Zeitpunkt interessiert sich die Welt einen Scheiß, ja? Für diese Menschen, ja? Und es geht um die Menschen, das ist mir eigentlich das Wichtige. Es geht um die Menschen und nicht darum, sozusagen News oder Gewalt, Krieg und so weiter irgendwie zu dokumentieren, ja? Weil das ist immer, ich finde dadurch, das ist so, so weit von uns entfernt auch, ja? Dieses ganze Drama, was sich da abspielt, ja? Irgendwelche zerfetzten Körper und sowas, das können wir eigentlich gar nicht, das wird uns so vorgesetzt, ja? Wir sollen irgendwie so schocken, aber es ist, wir können eigentlich überhaupt nichts damit anfangen, ja. Ich meine, wer, sagt mir irgendjemand, der sich vor die Zeitung setzt, sich ein Bild anguckt und sich damit irgendwie eine halbe Stunde auseinandersetzt und den halben Tag drüber nachdenkt oder so, das ist ja völliger Quatsch, ja. Im Sinne auch so einer beruflichen Tätigkeit kann ich sagen, es gibt Filterfunktion, ja, irgendwie, und das Bild, was letztendlich gedruckt wird, ist auch durch diverse Hände und durch diverse Entscheidungsprozesse gegangen. Nennt sich dann halt Gatekeeper-Theorie, ja, irgendwie so. Ist uralt die These, irgendwie so, aber Fakt ist irgendwie, ja, du kriegst halt ein Bild vorgesetzt und selbst dann beginnt das Individuum mit psychologischen Prozessen, nämlich die Frage, möchte ich das sehen oder nicht und was bleibt davon übrig, also möchte ich mich dem aussetzen. Okay, es geht ja nicht hier um meine Thesen, ja, oder wie ich so die Dinge sehe, aber ich glaube, dass diese Grätsche, die du machst zwischen dem professionellen, medienorientierten Bildjournalismus und dem, sag ich mal, person- oder porträtorientierten biografischen Fotografie, dass zwei vollkommen legitime und sich sogar ergänzende oder diametral gegenüberstehende Wege sind, zu fotografieren. Ja, also ich versuche, was diesen Bildern gegenzusetzen, ja, diesen Newsbildern, versuche ich etwas gegenzusetzen. Gleichwohl weiß ich, dass ich selber Teil dieser Schiene bin und mich da auch gar nicht rausnehmen kann. Ja? Ja. Es ist jetzt kein Protestverhalten von mir, so, sondern aber es ist mir halt wichtig. Die Reaktion ist auch natürlich eine ganz andere. Also wenn du ein Bild machst, was irgendwie in der Zeitung stattfindet, okay, manchmal ruft dich vielleicht jemand an und sagt, ja, okay, cooles Bild und toll gemacht und so, aber die Reaktionen, die ich auf die Bilder kriege, die zum Beispiel in der Ausstellung hängen, die ist eine ganz andere, ja. Also die ist halt viel näher am Menschen dran. Die Porträts, die da hängen, die sind nicht gestellt, ja. Also ich sage niemanden lächel oder mach den Arm noch ein bisschen höher oder was weiß ich, ja. Oder, also ist es wirklich, ich sehe etwas und zum Beispiel in Bangladesch, um das kurz zu erläutern, in Bangladesch würde sich am liebsten jeder von dir fotografieren lassen, ja? Weil die halt relativ wenige Touristen dort haben oder Weiße, sagen wir mal. Also da bist du, da läufst du rum und die Leute schreien dich an von der anderen Straßenseite und fragen dich, wo du herkommst. So, ne? Und da könntest du jeden fotografieren, wirklich krass. Jeden. Und da ist es dann so, da treffe ich diese Auswahl. Ich sehe jemanden, der mich irgendwie, irgendwas zieht mich magisch an oder irgendwas finde ich an dieser Person, ja? Ja. Und vielleicht auch an dem, was da gerade passiert. Und das sind ja auch ganz viele Informationen wieder verborgen, ja? Warum wähle ich das Bild aus überhaupt, es an die Wand zu hängen und davor, was passiert davor? Warum wähle ich diese Person aus? Warum mit diesem Hintergrund? Oder wenn ich nicht Personen fotografiere, warum wähle ich diesen Ort aus und fotografiere ihn so, wie ich ihn fotografiere? Kannst du den Arbeitsprozess mal beschreiben? Also die Porträts, die in dieser Ausstellung hängen. Ja, du hast diese Hasselblatt-Kamera und du hast 12 Bilder pro Film. Das ist in diesen Zeiten nicht viel. Das heißt, es verlangt von dir ja diese vorbereitende Arbeit. Gleichzeitig triffst du Leute auf der Straße. So, und dann stellen wir das jetzt so vor, entweder sie sind offen für sowas oder du quatschst sie an und versuchst sie davon zu überzeugen. Du musst irgendwo mit deiner Lichtmessung und so weiter an den Start kommen. Ja? Also das heißt, du hast eine Inszenierung irgendwo da schon drin, es kostet Zeit. Der Mensch, der vor der Kamera fotografiert werden soll, muss auch die Toleranz mitbringen, sich also positionieren zu lassen. Aber gleichzeitig willst du ja nicht inszenieren. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen wie ein Widerspruch, ja, irgendwie so, aber am Ende kommt da halt ein Bild raus, was nicht nur ein Porträt ist, sondern was immer noch dieses kleine Quäntchen mehr in sich trägt, was ich persönlich für mich als Ebene, als Layer, ja, also Schichtung halt. Dazu könnte ich jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde einen Monolog halten, ja. Ja, versuchen wir nicht eine halbe Stunde, aber wir können durchaus in diese Richtung gehen, ist ja offen. Nee, aber das ist das. Eigentliche, ja, das ist das Eigentliche, worum es geht. Da ist eine völlig fremde Person und das ist übrigens jetzt nochmal außerhalb dieses Kontextes von wegen, was ist der Unterschied zwischen Tageszeitung oder Presse im Allgemeinen und den Bildern, die ich sonst mache, ja. Das ist diese Person. Das ist diese Person, auf die man sich einlässt für diesen vielleicht kurzen Moment, aber vielleicht auch länger, ja. Also manchmal ist es so, da hänge ich tagelang mit jemandem rum, bevor ich vielleicht das Foto mache. Echt, ja? Also du lernst ihn quasi auch kennen. Also es ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist es jemand, der mir vor die Linse läuft praktisch, dem ich sage, okay, warte mal kurz. Und manchmal muss man die Leute halt kennenlernen. Oder manchmal passiert es auch automatisch, dass man so lange mit den Leuten irgendwie abhängt, dass das erst viel später passiert, das Foto. Weil, also da, ich habe diesen Ausstellungskatalog halt nochmal mitgebracht. Ja, irgendwie, und nach dem Vorwort kommt eine Auswahl von Bildern, die dort hängen. Nicht alle, aber einige. Und hinten sind halt die Titel auch im Index verzeichnet. Und da gibt es ein Bild, The Friend heißt das, also der Freund. Da würde ich mir jetzt so vorstellen, mit dem hast du abgehangen und mit dem hast du dann halt irgendwann vielleicht dieses Foto gemacht. Aber es gibt auch Sachen, wo, was ist das, Barbershop oder so ähnlich, wo jemand fotografiert wird, der gerade rasiert wird. Genau. Und, da kriegst du eine Gesichtsmaske. Oder eine Gesichtsmaske, ja, okay. Genau. Ja, da ist es so, das ist ja genau so ein Beispiel. Also mit da, dem hängt man ja nicht ab, glaube ich. Genau, da geht man einfach vorbei, man sieht es und dann lässt man sich halt darauf ein. Und für mich ist das immer, oder was auch viele Leute sagen, dass sie so das Gefühl haben, dass es unglaublich respektvoll passiert. Ja? Also, dass die Personen so so unglaublich stark rüberkommen, ja, und halt nicht Objekt sie müssen nicht fotografiert, sondern wir haben uns zusammen darauf eingelassen. Okay. Und ich meine, ich fotografiere in Bangladesch, weil es ein unglaublich armes Land ist, ja, oder ich fotografiere im Libanon, ja, die gerade den Krieg sozusagen hinter sich gebracht haben. Und da könnte man total, also was dieses Wort Elendstourismus, ja, das ist so, dagegen wehre ich mich halt, ja. Also das ist so, sowas würde ich niemals machen. Ich würde niemals irgendwie die einbeinigen Minenopfer. Genau, ja. Habe ich alles Kinder gesehen, hätte ich alles fotografieren können, auch keinen Fall. Niemals. Weißt du, mir geht es nämlich gerade darum, also vielleicht geht es auch ein bisschen zu weit, aber ich will halt, dass man die Leute sieht, weißt du? Dass man die Leute sehen kann, dass man ihnen von Angesicht zu Angesicht in die Augen schauen kann. Und das nächste Mal, wenn die Bomben fallen, passiert halt was anderes vielleicht. Vielleicht passiert ein bisschen was anderes. Mhm. Wenn das nächste Mal die Bomben wo auch immer niedergehen oder so, oder hier jetzt gerade in Syrien, ja, deswegen, das ist ja auch so leicht fragil da aufgebaut, diese Syrien-Abteilung. diese Menschen, die da vor dir stehen, an der Wand, ja, und dir so begegnen, was machen die gerade im Moment, ja? Da brennt es gerade unten, was passiert gerade mit denen so, ja? Und ein bisschen, dass man so ein bisschen näher rankommt. Ein Bild, also es gibt ein paar Bilder, die mir persönlich sehr gut gefallen haben. Und genau das erwähne ich jetzt mal hier an dieser Stelle. Wir hatten vorhin gesprochen und wenn wir über Bilder sprechen hier in diesem Podcast, werde ich versuchen, die in Form einer Gallery oder auf irgendeine Art und Weise auch zu integrieren. Jakob gibt mir Scans davon in kleiner Auflösung und dann kann man sich auch das nochmal angucken, worüber wir eigentlich gerade versuchen, also ne, Bilder mit Worten zu beschreiben, ist wie über Architektur zu tanzen. Das ist also der Aufkleber in meinem Institut, wo ich studiert habe. Ja, okay. Nein, nicht ganz so, aber ne? Dancing about Architecture. Zurück Bilder, die mich persönlich sehr angesprochen haben. Eins davon war, also auch ein Porträt, du hast ja nicht nur Porträts da hängen, kommen wir vielleicht auch nochmal gleich zu. Genau. Aber ein Porträt von so einem Jumbo-Shido. Das ist so ein schwer zu sagen, also das war, also was bei mir hängen geblieben ist, war, das ist auf jeden Fall ein adolescenter junger Mann mit Goldkette, Haarschnitt, wie ihn halt die Araber in Berlin tragen, ein Strickpullover in die Hose, glaube ich, gestopft, aber ein Blick, der, ja, der halt nicht... Das beschreibst du ganz gut. Also der war sowohl kindlich als auch total abgefuckt 40-jährig. Ja, also dieser Blick war das, was an diesem Bild, also diese eine Ebene, diese eine Layer, der mich echt hat irgendwie gefesselt, so. Und daraufhin halt, also ich vermute mal, keine Ahnung, ob du mit dem jetzt abgehangen hast, kannst du gleich nochmal dazu was sagen, aber auf jeden Fall war das halt irgendwie so ein Bild, wo ich dachte so, ey, hier gibt es gerade ein irritierendes Moment. Ich glaube, es liegt am Blick dieses Jungen, der kein Junge mehr ist, aber gleichzeitig will er, also er will erwachsen sein und gleichzeitig aber hat er was Kindliches irgendwie so. Das war extrem schillernd. Kannst du mir dazu noch was erzählen? Ja, ich habe, also das zieht sich auch so durch meine Arbeit durch. Ich habe so tonnenweise Bilder von jungen Menschen im Grunde genommen, die aber ja schon Männer oder Frauen sind, ja, also die viel älter aussehen oder diese Blicke, ja, die da teilweise stattfinden, so, und das ist auch wieder so, geht wieder in diese Respektschiene rein, weil ich einen unglaublichen Respekt vor diesen Menschen habe, ja, also was diese Augen erzählen, was die schon durchgemacht haben, ja, ich habe auch schon einiges durchgemacht, ja, aber sozusagen, was die durchgemacht haben, so ungefähr, verstehst du das? Eine ganz andere Liga. Und das ist auch, eigentlich schwierig, darüber zu sprechen. Deswegen sprechen das die Bilder vielleicht ganz gut selber aus. Also lag ich da falsch oder habe ich schon in deinem Sinne das Bild wahrgenommen? Nein, ja, mich interessieren diese jungen Geschichten, die irgendwie schon so viel, das ist unglaublich, flößt mir richtig Respekt ein, so, und das will ich irgendwie auch zeigen, weißt du? Und das auch wieder konträr dazu, dass du in meinem täglichen Job muss ich Leute suchen, die sich fotografieren lassen und dann irgendwie in der Zeitung sind oder online auch zu sehen sind, ja. Neuerdings muss ich mal fragen, ob die auch online zu sehen sein dürfen, ja. Meine rechte Frage. Das ist, ja, da, weißt du, da suche ich mir, da, ich suche Freiwillige sozusagen, ja. Und in Deutschland ist natürlich auch was ganz anderes, irgendwie Leute zu finden, die sich, du erwischt auch ganz andere Leute. Und teilweise denke ich mir, ah, du selber würdest das nicht machen, ja. Ich, genau. Ganz also, kurz, das ist diese Sache, ja. Ich selber würde mich nicht fotografieren lassen wahrscheinlich. Wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen, nee. Verstehst du? Und deswegen fotografiere ich so, wie ich fotografiere, wenn ich meine eigenen Arbeiten mache. Das heißt, du würdest unter deinen Bedingungen würdest du dich auch fotografieren lassen? Wahrscheinlich, ja. Also wie du es machst. Ich überlege gerade, weil wir sind auch hier vielleicht ein bisschen verdorben. Also es gibt diesen Terminus, das Recht am eigenen Bild. Genau. So. Und wie du gerade sagtest, mit der Digitalisierung und online ist das ganze Ding nochmal richtig, hat nochmal einen Fahrt aufgenommen. Ne? Was darfst du nicht und wo musst du aufpassen? Wenn dir aber in Bangladesch die Leute über die Straße zurufen, fast schon so, ja, ey, fotografiere mich, kein Problem. Ne? du fragst dir bestimmt auch, hey, ich bin Fotograf und ist es okay, wenn ich die fotografiere, weil natürlich dieses Bild wird dritten irgendwann gezeigt werden und dazu brauche ich auch deine Zustimmung. Das geht ja nicht, also da würde ja keiner auf die Idee kommen, ich meine, so könnten wir auch nicht zusammenleben, wenn halt jeder, ja, fotografiere mich übrigens, es gibt auch meine Bankdaten hinterher. Dann funktioniert die Welt nicht, dann kannst du es gleich knicken irgendwie so. Das ist ja irgendwo auch ein kultureller Unterschied anscheinend, sind wir jetzt hier verdorben und was, oder findest du, auf der einen Seite hast du ein Bedürfnis, die Leute als Mensch zu kriegen, also darstellen zu können, irgendwas an also sie da zu zeigen, als Mensch. Ja, es ist auch wieder, du stellst Fragen, wo man danach sich wirklich eigentlich eine halbe Stunde Zeit lassen müsste, um da drüber zu reden. Okay, der knickt das 45 Minuten Format, machen das in 3 Stunden Hardcore. Nee, aber also da waren auch wieder ganz viele interessante... ja, wir mehren dann auch in diesem Gespräch. Also das ist auch wir sind ja leicht chaotisch. Ja, also... ganz kurz, vielleicht kann ich dazu erzählen, dass ich... dass ich, glaube ich, auch bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich eine ganze Weile fotografiert, aber ich habe eigentlich nie Menschen fotografiert. Mhm. Weil ich mich immer auch nicht getraut habe, Menschen zu fotografieren. Weil mir nämlich genau diese deutsche Mentalität so von wegen, warum fotografierst du mich, für was ist das, warum gerade mich? So diese, weißt du, dieses Deutsche oder Westliche, was dann immer kommt, damit habe ich gar keine Lust, mich auseinanderzusetzen. Ja? Du musst dich sozusagen rechtfertigen, warum du von jemandem ein Foto machen willst. Wenn du, ich sag mal, da unten bist oder im Nahen Osten oder sonst wo auf der Welt, wird dir das höchstwahrscheinlich nicht passieren. Ja? Mhm. Die Leute fühlen sich geehrt. Verstehst du? Und das steckt auch in diesen Bildern drin. Aber vielleicht kann ich jetzt mal die nächste Frage einleiten. Und zwar, es geht ja nicht nur um die Porträts, ich mache ja auch so Aufnahmen von Orten. Genau, ne? Da wollte ich jetzt hin. Genau. Sehr schön. Okay, und, weil auch da sehe ich verschiedene Layers und Ebenen. Auf jeden Fall. Und die sind auch natürlich ganz bewusst eingebaut. Und zwar gibt es zum Beispiel dieses eine Bild, das ist so ein klassisches Beispiel. Es gibt ein Bild aus Palästina, wo so eine Mauer zu sehen ist. Und dann steht da, ist vorne so ein Graffiti drauf, da steht Free Palestine. Und dahinter ist so ein Caterpillar, dieser gelbe Bagger. Ja, und da wird gerade irgendwas zerstört oder neu aufgebaut oder was weiß ich. Ja, auf jeden Fall ist es so eine Baustelle. Und Baustelle mit dem Wissen, dass es um Palästina geht, löst bei jedem, also der sich wenigstens ein bisschen auskennt, ja, löst den Gedanken aus, okay, der hat da irgendwie den Bau einer jüdischen Siedlung fotografiert oder so, ja. Mhm. Und das ist aber genau das Gegenteil. Also das ist der Bau eines Gebäudes von der palästinensischen Autonomiebehörde oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Gebäude das ist, aber das wird dort gerade gebaut, so, ja. Aber nur durch diese... Abriss. Durch diesen Caterpillar, ja, und durch dieses Free Palestine, ja, diese beiden Informationen reichen den Leuten, damit sie sich dafür berufen fühlen, dieses Bild zu deuten und zu verstehen, ja. Und das reizt mich halt, dass ich da sozusagen die Leute so ein bisschen hintenrum versuche, ein bisschen zu foppen oder also die nochmal drüber nachdenken zu lassen, so, weißt du? Dann mach ich mal noch zum Lappen jetzt, ne? Weil als ich dieses Bild, auch eins von denen, die mich jetzt da so ganz in ihren Griff genommen haben, als ich das Bild angeschaut habe, habe ich andere Layers gesehen. Also je länger ich drauf geguckt habe, desto mehr fiel mir zum Beispiel der im vor dieser alten Mauer liegende Müll im Gras auf. Ja? Ich weiß nicht wieso. Irgendwie so. Hat auch eigentlich wahrscheinlich weniger was zu bedeuten. Aber eine individuelle Interpretationsebene, die ich eingewoben habe, war halt, dieses Graffiti, Free Palestine, ist gekoppelt mit einer Faust. Genau. So, und das kann man halt die Voraussetzung, aber ich erzähle es jetzt trotzdem irgendwie so. Ich weiß, du kommst aus Berlin, wir teilen die gleiche Topografie. Ja. Und wenn wir hier in Berlin mit der S-Bahn durch die Gegend fahren, dann sehen wir öfter mal halt am S-Bahn-Strang, an Stromkästen und so weiter, von einer bestimmten Crew, so eine Faust. die dahin gemullert wurde. Genau. Die sieht immer gleich aus. Ja. Ja, irgendwie so. Und die Faust bei Free Palestine war so ein archaischer Typus von dieser super Dosenfaust, die ich hier in Berlin an der S-Bahn sehe. Und da plötzlich habe ich eine Konnotation bekommen, wo ich dachte, fuck, da geht ein Berliner durch die Gegend. Und plötzlich gibt es da halt so ein familiäres Matching. So. Und das war auch wieder so eine Ebene, mit der Leute, die nicht aus Berlin kommen, echt nichts anfangen können, weil da gibt es nicht diese Fäust von dieser Crew. Hm. Ja, irgendwie so an den Stromkästen. Sind einfach nicht da. Irgendwie. Ich dachte aber ey, der Fotograf kommt aus Berlin. Der guckt sich die Singer an. Der hat das deswegen fotografiert. Vielleicht hat er auch das. Ja. Also das hat mit der politischen Ebene, und wenn ich das Bild gesehen habe, konnte ich ja nicht sehen, dass da ein Verwaltungsgebäude der Autonomiebehörde da gerade hochgezogen wird. Ne? Irgendwie so. Aber was ich sehen konnte, war in diesem Fall die Faust, die ein politisches Symbol ist, ja, irgendwie, was hier in Berlin vollkommen anders kodiert, sich im Graffiti-Kontext wiederfindet. So, halt irgendwie. Ich vermute mal, du hast da überhaupt nicht das so da drin überhaupt annähernd drin gehabt. Nee, aber ich verstehe, was du meinst. Weil das war so eine ganz persönliche Interpretation, weißt du, die das Bild aber wieder auf eine Qualitätsebene geführt hat, die mir ganz persönlich was bedeutet hat. So. Ich glaube, es geht mir darum, also wie ich schon gesagt habe, ich kodiere diese Bilder irgendwie, um natürlich zu erreichen, dass sich die Leute mehr oder intensiver mit diesen Bildern beschäftigen. Und wenn das sozusagen auch schon so als Titel dann drüber steht, okay, ich weiß, ich muss mich jetzt intensiver damit beschäftigen, weißt du, weil in diesen Bildern steckt überall was drin, ja, da steckt überall eine Geschichte hinten dran oder irgendwas. Das ist sozusagen mein Ziel, dass ich die Leute halt, dass die genauer hingucken oder sich wirklich Gedanken darüber machen. Weißt du, ich hasse das, wenn man so durch Ausstellungen geht und sich ein Bild nach dem nächsten anguckt und so durchrennt, sage ich mal, ja, und sich damit nicht beschäftigt. So. Das ist das. Ich meine, die Motivation zu haben oder diesen Ansatz, diesen Ehrgeiz auch zu entwickeln, das bei den Leuten so einen Effekt auszulösen, ist eine intellektuelle Entscheidung. Die du ja aber, also musst dich da als Fotograf ja auch mit auseinandersetzen, wie du das umsetzt ins Bild. Also weil dieses Bild muss ja dann halt auch so funktionieren können. Das mag auch auf einer großen Ebene eine rein emotional-ästhetische Entscheidung sein, die nicht verbalisiert werden kann. Also manche Dinge passieren einfach so dann, ja, irgendwie man hat aber sich auch dahin trainiert oder gelernt, das so zu inszenieren oder zu tun. Aber gibt es bestimmte Elemente da drin, nicht wie eine Checkliste so abzuarbeiten ist, aber wie versuchst du dieses Ziel halt zu erreichen? Also ohne, also im Sinne von sauber schreiben zu können, ist keine Kunst, sondern ist auch eine Qualitätsarbeit, die man zumindest zu einem gewissen Teil erlernen kann. Gibt es bestimmte Wege, von denen du gelernt hast, dass es gut ist, das zu machen, weil du auch dann die Chance bekommst, mit deiner Message ans Ziel zu kommen? Naja, also vielleicht muss man noch wissen, dass ich bei einem ziemlich bekannten Architekturfotografen Assistenz gemacht habe, so ein paar Jahre, und dass dadurch mal alles natürlich sehr gerade ist, ja, und dadurch, dass es aber so gerade ist, wird es auch sehr ruhig. Weißt du, die Bilder sind sehr, sehr ruhig. In sich ausgewogen. Und man kann sich vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren oder reinfinden, ja? Oder es ist alles so klarer. Es gibt ein ruhigeres Gefühl für den Betrachter vielleicht. Also, einfach, sich überhaupt dem zu nähern, darauf zuzugehen. Genau. Hilft und sich auch darauf einzulassen. Die Geometrie des Bildes hilft, um auch da tiefer reingehen zu können. Dann, ja. Denke ich. Also dadurch, ich habe dir schon erklärt, dass es so, also du weißt sozusagen, jedes Mal, wenn du abdrückst, ja, und ein Foto machst, gehen so, ja, mit Entwicklung und allem drum und dran und sowieso, was man alles reinsteckt. Also sagen wir mal, so ein Euro, ja, ungefähr geht jedes Mal flöten, wenn du abdrückst. Oder eben auch nicht flöten, aber es ist einfach so tsching sozusagen, ja, es macht einfach kurz, klingelt kurz in der Kasse. Ist nicht jedes Mal bei mir drin, ja. Nee, ich denke, aber so, so eine Achtsamkeit überlegt, ja? Entwickelt sich da schon. Und das ist sehr gut, weil du halt nicht, du kannst die Bilder ja auch danach nicht angucken. Die sind ja auf dem Film drauf und du gehst dann später zurück, versuchst die irgendwie an den X-Ray-Anlagen im Flughafen vorbei zu schmuggeln. Ja? Und zu Hause werden die dann irgendwie eingeschickt zum Labor, dann kommen die zurück und dann musst du die einscannen und wenn du die einscannst, dann siehst du so langsam dieses Bild kommen, so, als was du da überhaupt fotografiert hast. Ja. Und durch diesen ganzen Prozess, ja, fotografierst du ganz anders. Also manchmal gehe ich dann irgendwie 5 Minuten auf und ab und suche dann irgendwie nach dem richtigen Winkel, weißt du? Manchmal aber auch nicht. Mhm. Und da habe ich halt so meine bestimmten Wege, wie ich das mache, mein kleines Geheimrezept oder wie auch immer. Und dann sehen die Bilder so aus. Und ich habe neulich einen Freund von mir, der auch mit mir in Bangladesch war, der hat... als der dieses eine Bild gesehen hat, der dachte, ich war doch dabei. Ich war doch dabei, als du das Foto gemacht hast. Das sieht ja so aus, als es sieht so ruhig aus und so, so persönlich, als wenn man direkt dran wäre. Und so kam mir das gar nicht vor, als wir da waren. Ich meine, ich habe gesehen, wie du das Foto gemacht hast, aber der war völlig fasziniert von diesem dabei gewesen zu sein und dann, wie es dann am Ende auf dem Foto aussieht. Ne? Und das ist natürlich auch das Großartige an Fotografie. Du hast diese ganzen Geräusche, Gerüche, die Spannung, die Bewegung, das alles fällt ja völlig weg. Ne? Du kannst dich nur noch auf diesen Menschen oder auf diesen Ort konzentrieren oder was auch immer da fotografiert worden ist. Ne? Ja. Okay, also auf der einen Seite... interessierst du dich sehr stark für alltägliche Motive? Also wirklich alltägliche, nicht banale, alltägliche Motive und einfache Menschen? Keine Stars unbedingt jetzt in diesem, also mit dem Ansatz, den du jetzt für deine Ausstellung gewählt hast. So. Aber du inszenierst sie ja dann halt in so einem Ausstellungskontext, der ja immer besonders ist. Meistens sind es weiße Räume und dann plötzlich bekommt dieses alltägliche Bild eine Qualität, eine Ausstellung spezifisch. Ne? Das ist notwendig, um sich zu fokussieren als Betrachter, also die ablenkenden Variablen zu eliminieren, soziologisch gesprochen. Aber es ist auch ein Transfer, vielleicht sogar ein ziemlich heikler Transfer, aus dem Alltäglichen, wenn du schon sagst, irgendwie hier, du hast die Kamera, du hast die Person, die fotografiert wird, die auch bereit ist, sich fotografieren zu lassen, auch die Zeit mitbringt. Du kannst in aller Ruhe dein Licht prüfen und den Winkel wählen und du blendest Gerüche, Ton, Raumumgebung aus und erschaffst dann halt ein kleines Kunstwerk dann. Und dann ist dann dazu der Transfer in die Galerie jetzt nicht mehr das Problem, weil du hast ohnehin einen Ausschnitt aufs Papier gebracht. Aber es ist trotzdem halt irgendwie ein Transfer, der sich ein bisschen widerspricht. Ja, das ist ja komplett was anderes. Also kannst dir die Bilder auch auf der Internetseite angucken in 400x400 Pixel oder was weiß ich. Ja. Und dann klickst du das irgendwie weiter. Das ist ja was anderes, als wenn du wirklich in die Ausstellung gehst. Mhm. Egal, ob du jetzt einzeln da bist oder ob du bei der Ausstellungseröffnung bist. Mhm. Aber du hast ja selber die Entscheidung getroffen, dorthin zu gehen. Also weißt du ganz genau, du wirst jetzt eine halbe Stunde deines Lebens oder 10 Minuten, je nachdem, wie lange du brauchst, wirst du jetzt diesen Bildern irgendwie opfern. Ja? Ja. Und zu dem ersten Teil vielleicht nochmal deiner Frage ist mir eingefallen, das ist ja, liegt ja im Menschen sozusagen begraben. Ja? Der Mensch muss sich immer abgleichen mit anderen Leuten. Das passiert ja täglich, verstehst du? Also, man spiegelt sich so gerne, weißt du, mit anderen Menschen. Du guckst dir andere Menschen in der U-Bahn an oder du guckst dir, Frauen lesen gerne die In Touch oder die Bunt oder was weiß ich und gucken sich die Stars an, wie betrunken die da aus dem Auto rausgestiegen sind oder so und denken sich, oh, krass und so, ne? Guck dir mal die an und man geilt sich so ein bisschen daran auf oder fühlt sich vielleicht selbst auch besser. Aber das ist bei deinen Bildern nicht der Fall. Naja, da passiert das vielleicht anders. Du bist vielleicht direkter gespiegelt oder direkter gegenübergestellt. Da sind Leute aus Bangladesch, die irgendwie ein ganz anderes Leben führen als du, aber du trittst ihnen halt nicht wertend gegenüber. Das ist ja das Dokumentarische daran, dass ich nicht werte. Genau. Da wird sofort, hier ist betrunken um 4 Uhr morgens, so und so, ja. Und sie leidet für unsere Sünden. So oder ungefähr, ja. Oder was weiß ich, ja. Oder oh, hat die, ist die dick, ist die dick, viel beispielhafter, ja. Ist die dick geworden. Ich bin jetzt noch nicht so dick. Ich habe zwar auch zugenommen, aber so zugenommen habe ich nicht. Ja. Verstehst du? Okay, das braucht der Mensch, ja. Und hier ist es vielleicht unangenehmer. Das ist ja angenehm, wenn du siehst, oh, der ist ja dick und dafür bin ich nicht so dick. So, ja. Und hier ist es vielleicht unangenehmer. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch... Also das Betrachten deiner Bilder war nicht unangenehm? Nee, nicht unangenehm, nein, ich streiche das wieder, nicht unangenehm, okay. Aber sozusagen, es ist ein bisschen näher an der Realität dran, glaube ich, diese Spiegelung. Ja. Also was ich jetzt sehr schön finde, ist halt dieser Respekt. Ja, also es ist auch wieder ganz persönlich, aber es ist ja ein persönlicher Podcast, so what? Ja, also jemanden mit Respekt gegenübertreten, und zwar, wie ich aus dem Hip-Hop gelernt habe, nicht der Respekt aus Angst, ja, Respekt vor mir, sondern das Respekt aufgrund seiner Existenz, vielleicht auch, was er geschaffen hat, aber darum geht es nicht, sondern einfach Respekt gegenüber diesem Individuum. Und das habe ich so jetzt verstanden, und dadurch, das verstehe ich auch, wenn ich deine Bilder sehe, halt, so, das möchtest du mit den Porträts zumindest irgendwo auch mit transportieren, glaube ich schon. Kommen wir noch mal zu den nicht-menschlichen Aufnahmen, also den Nicht-Porträts. Ja? Da, auch wenn, wir hatten jetzt dieses Bild besprochen von mit der Mauer. Genau, mit der Mauer und der Autonomiebehörde, dem Gebäude, was da gebaut werden soll. Ja. Etwas, was sich so nicht aus diesem Bild erschließt, außer man würde halt den Untertitel dann doch lesen. Genau. Aha, genau. Siehste, bin ja hier voll auf dem Holzweg gelaufen. Das ist ja, hat schon wesentlich mehr politische Anteile als die Porträtarbeit, die du machst. Wie gehst du mit solchen Dingen um? Da gibt es zum Beispiel auch ein anderes Bild, ich werde die wahrscheinlich doch nicht alle online stellen können, aber da gibt es auch ein anderes Bild, wo du nur einen Schotterplatz siehst und dahinter erstreckt sich eine grüne Ebene mit ein bisschen Palmen und ein Fluss, der so sich so da entlang meandert. Interessanterweise, obwohl es jetzt gar nicht so toll ist, erst auf den zweiten Blick habe ich festgestellt, dass es eine scheiß Mauer war, die aber irgendwo es geschafft hat, in ihrer banalen wirklich nicht mit Licht und Schatten arbeitenden Muralen, Malerei, mir das Gefühl zu geben, hier wäre ich am Ende einer Wüste und hinten fängt das Paradies an. Ja? Wenn du falsch stehst, also es ist ja auch die Frage der Auswahl der Perspektive vielleicht, wenn du falsch stehst, dann wird dieser meandernde Fluss einfach unlogisch wirken. Aber du hast halt eine Perspektive gewählt, die genau diesen fließenden Übergang, obwohl da kein Mensch zu sehen ist, ja, irgendwie so diesen fließenden Übergang ermöglicht hat. Ich musste wirklich zweimal hingucken, um dann festzustellen, Mensch, es ist ja eigentlich so eine Wandfassade. Mhm. Und es geht noch weiter. Pass auf, es geht noch weiter. Wenn ich dir jetzt die Geschichte dazu erzählen würde, ja, also grundsätzlich Überschrift sozusagen, du darfst nicht vergessen, wenn du diese Bilder anguckst, jedes dieser Bilder, vor allem die Landschaftsaufnahmen, haben alle eine Geschichte, die ich versuche darzustellen. Ja? Also zumindest die in der Ausstellung. Ich fotografiere manchmal auch so eine schöne Landschaft, aber dann stelle ich sie meistens nicht aus. Die haben alle eine Geschichte, die da drin eingebettet ist. Deswegen habe ich überhaupt dieses Foto gemacht. Ja? Und bei diesem Bild ist es so, dieser Schotterplatz... Warte mal kurz, ich gucke mal kurz. Ich habe den Katalog wieder hier vor mir. Ich glaube, dieses Bild ist da drin. Und, oder hast du den Titel im Kopf? Ich weiß es gar nicht genau. Doch, da ist es drin, Seite 7. Wallpainting Sour. Sur, ja, Sur ist der Ort. Ja. Sur, okay. Also was genau, und in Sur ist damals im 33-Tage-Krieg, wurde auch bombardiert, ja, weil es auch noch Süd-Libanon ist und immer noch zu diesem Hezbollah-Einzugsbereich, kontrollierten Bereich zählt. Da wurde ein Hochhaus bombardiert, ich glaube 10-stöckiges Hochhaus oder sowas, wo damals der TV-Sender von der Hezbollah drin war. Und dieses ganze Hochhaus ist runtergekracht mit mehreren Menschen auch drin. Und das ist genau diese Stelle, wo dieses Foto gemacht worden ist. Dieser ganze Schotterplatz ist eigentlich quasi der Rest. Könnte man vielleicht sagen, der Gebäuderest oder auf jeden Fall das, was da hingelegt wurde, als das Gebäude weg war. Und das ist, wenn ich dir diese Information jetzt zuspiele, ist sozusagen passiert nochmal was ganz anderes mit dieser Landschaft, mit dem Schotterplatz, mit diesem ganzen Setting. Das ist weit entfernt von Happy End. Entfernt von Happy End. Du wolltest ein Happy End jetzt, ne? Es gibt keine Happy End. Nein. Scheiße, ich gucke diesen Film nie wieder. Verstehst du? Aber das Ding ist auch, jedes Mal, wenn ich diese Informationen preisgebe, deswegen gebe ich sie eigentlich auch gar nicht so gerne preis, lasse ich die Leute vielleicht... entlasse ich die Leute auch schon wieder, ja? So von wegen, ich habe dieses Bild verstanden, okay, da ging es da und darum, Krieg, da, abgespeichert, ich kann jetzt weitergehen, ja? Vielleicht wäre es interessanter, und das habe ich auch bei dieser Ausstellung versucht, dass es so wenig Informationen wie möglich gibt, und dass die Leute, vielleicht ist es auch Schwachsinn, ja? Vielleicht ist es, stellt sich auch raus, dass es eine idiotische Idee war, ja? Aber vielleicht, wenn die Leute eine Ahnung haben, was bei manchen Bildern los ist, weil in dem Katalog wird es ja beschrieben, ja, gibt es die Geschichte von manchen Bildern, ja. Wenn dann die Leute wissen, okay, jedes dieser Bilder hat so eine krasse Geschichte oder was heißt so eine krasse Geschichte oder ist aus einem bestimmten Grund entstanden, dann fangen sie erst an, sozusagen darüber nachzudenken, was ist da passiert, ja. Dann googeln sie vielleicht mal Sur oder so. Und vielleicht passiert dann da was oder ich kriege eine E-Mail oder so, ja. So von wegen, was ist eigentlich bei diesem Bild passiert, ja. Und da finde ich, wird es dann langsam spannend, ja, eigentlich erst. Das ist interessant, weil ich bin da eigentlich so in meiner Interpretation, weil ich habe nicht gegoogelt, ne, irgendwie, und ich habe auch nur diesen dünnen Ausstellungskatalog, also ja, mit dem Vorwort drin. Ja. Ich bin da eigentlich war ich schon nicht schlecht in meiner eigenen Wertung, ja, irgendwie, weil ich habe diesen Schotterplatz, also quasi schon, ne, und die Wand dahinter mit dem utopischen oder also mit dem, was, wenn es kein Betonmauer, wenn es keine Betonmauer wäre, ein Happy End sein könnte, ja, okay, schon ansatzweise, ich bin schon in die Richtung gegangen, glaube ich, da klopfe ich mir so sanft auf die Schulter. Also. Aber, okay, ich verstehe den Punkt, was, ne, also, und ich finde auch den Punkt legitim, weil man könnte ja immer wieder sagen, ey, wie kannst du erwarten, dass Leute bla bla bla. Ne? Ist auch unwichtig, ob die Leute das am Ende sozusagen den Code knacken oder nicht. Ja? Ja. Mir wäre es schon wichtig, sozusagen, wenn Leute, die vorher vielleicht nicht so viel Ahnung gehabt haben, dann rausgehen und überlegen, ja, okay, Süd-Libanon, was war da, 33-Tage-Krieg, okay, oder sich da irgendwie mit beschäftigen. Ja? Ja. Und das ist dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn es Krieg gibt, dann ist vielleicht die Gleichgültigkeit weniger da oder ein Hauch. Ja? Oder ist, okay. Vielleicht ist es auch utopisch, aber... Eine letzte Frage? Nahezu letzte Frage, genau. Nahezu letzte Frage, einfach, ja. Um das Zeitfenster nicht allzu sehr zu überspannen. Nochmal auf deine Reisen kommend. Die Länder, die du bereist hast, liegen zugegebenerweise schon mal auf unterschiedlichen Kontinenten. Aber du hast eine Affinität, habe ich das Gefühl. Irgendwie. Also der Nahe Osten, hast du selber vorhin auch gesagt, ist etwas, was dich schon immer irgendwie interessiert hat. Kulturell, wie aber auch, dass du den politischen Diskurs von hier aus verfolgst und dass dir das nicht egal ist. Bangladesch ist für mich schon eher der asiatische Bereich. Mhm. So. Überall, wo du bist, trägst du auch deine Kamera mit dir. Weil ich glaube, also das ist ja letztendlich ein Gesamtwerk, was du da vorhast. Irgendwo. Ja, ich will es nicht zu trivial machen, von wegen, was hast du nur vor, irgendwie so, aber nach welchen Kriterien wählst du deine Ziele aus? Oder also vorhin kam noch, ich weiß nicht, ob das noch in die Aufnahme reinkommt, dass Pläne bestehen, eventuell nach Afghanistan zu gehen, was ja schon heißes Eisen immer noch ist, also sehr heiß, eigentlich das heißeste von allen Dingen, die ich jetzt weiß, wo du gewesen bist. Wie entscheidest du, dass du irgendwo hingehst? Ja, das ist... Also mittlerweile entscheidet natürlich auch ein bisschen das Geld. Und das war halt vor einer gewissen Weile noch anders. Also da konnte ich mich halt freier bewegen. Aber was ich damit sagen will, wenn sich sozusagen was ergibt, wo ich sozusagen das Private mit dem Beruflichen verbinden kann, dann entscheidet das sozusagen, wo ich als nächstes hingehe. Ich würde jederzeit wieder, also es gibt auch verschiedene Ideen, ob ich nochmal nach Syrien gehe. Es gibt auch jetzt mit einem anderen Kollegen überlegen wir, nach Sri Lanka zu gehen, was sozusagen wieder Anschluss an Bangladesch wäre, ja. Also es ist aber, ich könnte wirklich überall hin auf dieser Welt könnte also ich reisen. Es gibt keine Lieblingskontinente, weil einige Deutsche sagen immer so, Neuseeland ist das schönste Land, da würde ich übergehen. Neuseeland war ich ja auch schon mal. Keine Fotos. Naja, da war ich als jüngerer Mensch, ein paar Jahre. Aber, also vom Kulturkreis her gibt es da noch viel mehr Überschneidungen als jetzt in... Nee, also da hast du auf jeden Fall recht. Ja, das ist... Asien oder Afrika. Ich muss auf jeden Fall demnächst wieder los. Also ich war jetzt im letzten Jahr, war ich in Anführungsstrichelchen nur in Bosnien und hab da gearbeitet. Das war auch mit einem anderen Journalisten zusammen. Also war auch schon wieder so in die Richtung, gell? Also da fährt man hin, weil man irgendwie einen Auftrag oder eine Arbeit hat, ja, und verbindet dann das Private mit dem Beruflichen so. Naja, also ich muss auf jeden Fall demnächst mal wieder hier raus. Mhm. Ganz klar. Das ist in der nächsten Zukunft wird es wieder für ein paar Wochen irgendwo hingehen oder für ein paar Monate. Mhm. Wohin das aber ist, kann ich noch nicht sagen. Das passiert bei mir auch manchmal ganz spontan. Also die Idee nach Israel/Palästina zu fahren, ist auch, weiß ich nicht, 2-3 Wochen vorher entstanden. Und dann war ich 2 Monate da. Also ich könnte auch, also ich liebe diese Länder, die ich schon bereist habe, und ich könnte da jedes Mal wieder hinfahren, ohne dass mir langweilig wird. Mhm. Ne? Letzte Frage für mich. Ja. Ne, wäre oder ist vielmehr. Wir hatten auch nochmal vorhin, um den Ball nochmal aufzunehmen, halt, dass irgendwie die westlichen Länder ein bisschen verkorkst sind, ja, so von wegen so, für wen machst du das irgendwie, warum ich und so, bla, ne? Also diese Paranoia vor der Ablichtung. Mhm. Ist das tatsächlich so abtönend, dass du einfach kein Interesse hast, in Deutschland Fotos zu machen, oder wäre es auch tatsächlich eine Option, in irgendeiner Weise das, was du jetzt nicht beruflich als Fotografie machst, auch in Deutschland umzusetzen? Also ich glaube nicht. Ich glaube, das Problem ist auch, es interessiert mich nicht. Mhm, ja, ich mache das beruflich, aber es interessiert mich nicht. Also für mich ist sozusagen, auch in ein anderes Land zu gehen, wieder sozusagen diese weiße Weste oder dieses weiße Hemd anzuhaben. Niemand kennt dich, ja. Und du lernst Leute ganz, du bist niemand, du hast keinen Ausweis dabei, du wirst nicht sofort in irgendwelche Kategorien gesteckt, außer dass du vielleicht der Ausländer bist, ja. Das reizt mich, oder nicht nur das reizt mich, sondern auch, was ich dort sehe. Ja, hier, ich bin schon 1 Million Mal mit der U-Bahn gefahren, ja. Zwar sehe ich ab und zu mal total freakige Leute, die ich vielleicht gerne fotografieren würde. Jeden Tag oder abgefuckte, die du gar nicht mehr sehen möchtest. Ja, aber das interessiert mich auch. Ich weiß nicht, was ich da fotografieren soll. Ja, also das ist, ja, das ist überhaupt nicht mein Ding. Also in Deutschland, ich glaube, ich könnte es einfach nicht. Also dann, ich kann es nur mit dem Auftrag. Ja, das ist aber grundsätzlich, das möchte ich vielleicht nochmal erwähnen, ich bin sozusagen privat der schlechteste Fotograf, den es gibt. Also ich habe meine Freundin ein gefühltes Dutzend Mal fotografiert, und ich bin jetzt fast 4 Jahre mit ihr zusammen. Du hast dich den Vibe gecatcht. Nee, es ist einfach so, ich fotografiere auch meine Freunde nicht. Okay. Ich weiß auch nicht, was ich damit dann machen soll. Ja? Okay. Und ich habe mir jetzt gerade an Silvester schwere Vorwürfe anhören müssen von einer anderen Freundin, die meinte, ja, aber das ist doch irgendwie deine Geschichte, und da stecken mal so viele Erinnerungen und man vergisst so viel und du musst das doch irgendwie alles festhalten und so, ja. Es ist, wenn ich sozusagen keinen Auftrag habe, ja, dann mache ich auch keine Fotos. Es muss immer für mich sozusagen die Legitimität, ein Foto zu machen, muss immer irgendwie mit einem Auftrag zu tun haben, oder wenn ich meinen eigenen Auftrag spüre, ja, dass ich sozusagen Leute festhalten muss. Krass. Ja? Okay, ich glaube, das ist ein guter Abgang. Kommen wir zum Ende. Wir kommen zum Ende. Also, das waren die Kiez-Biografien, Ausgabe Nummer 004, heute mit Jakob, seines Zeichens Fotograf, das habt ihr bestimmt jetzt gehört. Wenn ihr andere Kiez-Biografien hören wollt, checkt die Homepage http://kiezbiografien.de. Jakob, vielen Dank. Danke dir. War echt ein sehr spannendes Thema, interessantes Gespräch und ich wünsche dir in diesem Falle viel Erfolg für die weitere Arbeit. Und wir hören uns dann alle wieder, wenn ihr Lust habt, bei den nächsten Kiez-Biografien. Alles klar. Tschüss. Großartig. Ghetto-Check.